Den mächtigsten muss ich dich rühmen, wenn Mond und Stern und die strahlende Sonne sie auch dürfen nicht anders dienen, müssen sie dir. Doch wichtig acht ich vor allem, dass des Wortes Häufer der Niebungen her neidlos dir geneigt, einen Reif rührtest du kühn, dem zagte zitternd dein Volk. Beschlich den Ring schlau dir entriss, wie fortest du, weise, dich dann? Der listigste dünkt sich loge, andere denkt er immer sich dumm, das sei nicht bedürfte zu Rat und Dienst um harten Dank. Das hörte der Dieb jetzt gern. Den elenden Helm ersann ich mir selbst, der sorglichste Schmied. Mime musst ihn mir schmieden, schnell mich zu wandeln, nach meinem Wunsch die Gestalt mir zu tauschen. Taugt der Helm, niemand sieht mich, wenn er mich sucht, doch überall bin ich geborgen im Blick. So ohne Sorge bin ich selbst sicher vor dir, o fromm sorgender Freund. Vieles sah ich, seltsames fand ich, doch solches Wunder gewahrt ich nie. Dem Werk ohne Gleiche kann ich nicht glauben, wäre dies eine möglich, deine Macht werte dann ich. Meinst du, ich lüg und prahle wie Lüge? Bis ich's geprüft, bezweifl ich, Zwerg, dein Wort. Vor Klugheit plötzlich zum Platzen der Blöde, nun lage dich reit. Bestimm, in welcher Gestalt soll ich jach vor dir stehn? In welcher du willst, nur mach vor Staunen mich